Aus Anlass des 52. Jahrestages der Arbeitsaufnahme des großen Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas besuchte eine Delegation der Demokratischen Khmer-Partei Kambodschas unter Leitung des Vorsitzenden Ho Meng-hieng am 31. Mai die Botschaft der TVRK in Kambodscha. Die Delegationsmitglieder legten an den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il einen Blumenkorb im Namen der Partei nieder und verbeugten sich davor.